Das aus sündhafter Liebe zwischen Bruder und Schwester gezeugt und geborene Fürstenkind, das wird nun heimlich ausgesetzt, wie das kleine Moseskind, wird also Gott und seinem Urteil und damit dem Wasser, dem Meer, dem See anvertraut. Zwei Fischer im Sturm, sie haben keine Fische gefangen, finden aber die Barke mit dem Fässchen darin und sie nehmen das Fässchen in ihr Schiff hinein und kommen nun an Land und wollen natürlich diesen geheimnisvollen Besitz verheimlichen, aber der Abt des Klosters hört das Kindlein aus dem Fässchen jammervoll weinen, nimmt sich seiner an und vertraut es dem einen der beiden Fischer an. Als es dann 6 Jahre alt ist, nimmt er es in seine eigene Obhut und belehrt es. Zuvor aber natürlich hat er es getauft und hat ihm seinen des Abtes Namen gegeben. Das Kind heißt also nunmehr Gregorius. Jetzt lernt es also, und zwar alles, was überhaupt erlernbar ist. Ich fahre fort in der Lesung. Den Kindern, die schon vor 3 Jahren zur Klosterschule kommen waren, tat er es an Wissen bald zuvor, die also 3 Jahre länger schon gelernt hatten, so dass der Meister selber schwor, noch nie bei Kindern so viel Gaben, so viel Verstand gesehen zu haben. Er war, nicht lüge ich daran, an Jahren Kind, an Klugheit Mann. Es ließ sich finden, als er war, gekommen in das 11. Jahr, kein besserer Grammatikus als dieses Kind Gregorius. Als noch weitere 3 Jahre ein Ende nommen, da ist er 14 also, war er so zu Verstand gekommen, dass die Divinitas ganz klar, also die Theologie, während der Grammatikus natürlich stellvertretend steht für die Artes Liberalis, gewissermaßen die weltlichen Wissenschaften, nun hat er also Divinitas gelernt, dass die Divinitas ganz klar des Knaben Sinn verständlich war. Von Gott weiß diese Kunst zu sagen. Was sonst dem Knaben vorgetragen und Leib und Seele frommen kann, davon nahm er das Beste an, drauf man von Legibus ihn lehrte, also auch die Jurisprudenz. Und wahrlich, gar nicht lang es währte, bis in der Kunst geworden ist das Kind ein tüchtiger Legist. Recht und Gesetz die Kunst hier lehrt. Sein Wissen hätte er noch gemehrt, beirrte ihn nicht ein Ding daran, wie ich's euch wohl berichten kann. Und diese Passage lese ich jetzt mittelhochdeutsch, die bisher schon übersetzte Passage. Das ist dann Vers 1181 folgende. An sieme einläften Jahre, du in was zu ware, der Schein besser Grammatikus, danne das Kind Gregorius. Danach, in den Jahren drin, du gebesserte sich sin Sinn, also dass im Divinitas Garve durchlüchtet, was transparent war. Die Kunst ist von der Gottheit. S'was im Fürr ward geleit, das lieb und Seele frommende ist, des ergreif er ihr den Haubet List. Danach las er von Legibus, und das Kind ward alsus demselben Liste ein Edel Legiste. Die Kunst sprichet von der E, vom Gesetz. Er hätte noch gelernet me, wann das es ward geirrt dran, als ich üwoll gesacken kann. Wir dürfen schließen, dass Artmann sich selber an seine Klostererziehung, Klosterbelehrung erinnert mit dieser Aufzählung. Es hat der Fischersmann bisher gelebt in Sorg und Armut schwer. Sein Ackerland lag auf der See. Das schuf ihm oftmals leiblich weh, da er sich kümmerlich ernährte und von den Kindern wohl abwehrte, den bittern Hunger nur zu schwer mit seiner Beute aus dem Meer, bevor er fand, das Kindlein zart. Von Stund an diesem Fischer ward ein gar gemächlich Leben, denn als man ihm gegeben die beiden Marken Goldes hin, da wurde das ihm zum Gewinn für Haus und Herd in allen Dingen. Es half Gemächlichkeit erringen. Nun aber ließ die Neubegier von seinem Weib dem Manne schier durch täglich Fragen keine Ruhe. Also, das ist ja Bestandteil altüberlieferter Volksweisheit, die weibliche Neugier, die dann meist Unheil anrichtet. Neugierig war des Schneiders Weib. Also, von seinem Weib dem Manne schier durch täglich Fragen keine Ruhe. Sie setzte ihm mit Listen zu und legte ihm versteckte Schlingen, ihm sein Geheimnis abzuzwingen, damit sie es vernehme, woher das Gold ihm käme. Sie leistete ihm manchen Schwur, bis endlich sie von ihm erfuhr, wie zu dem Gold er sei gekommen, wie ihr es habt von mir vernommen. Doch da das Weib gar wohl befand, dass es sonst niemand wär bekannt, wer wohl das Kind Gregorius wäre, so sagte keinem sie die Mähre und trug's verborgen, das ist wahr, bis an sein 15. Lebensjahr. Nun hat Frau Glück, also wieder eine Personifizierung, Frau Seligkeit, sagt der Dichter, die Beatitudo. Nun hat Frau Glück ihm in der Zeit in Treuen und Beständigkeit verliehen, die Fülle ihrer Gaben. Er wuchs zum starken, schönen Knaben, er war getreu und voller Güte und war geduldig im Gemüte. Er war in mancher Kunst erfahren, in Zucht und höfischem Gebaren. Statt Zorn und voller Unverstand war er der Sanftmut zugewandt. Stets neue Freunde sich erwarb, doch keines Freundschaft ihm verdarb. Mit Maß konnte er die Freude tragen, mit Maß auch wusste er zu klagen. Gern nahm er gute Lehre an, gab gern von dem, was er gewann, war mutig, wo er sollte, bedachtsam, wo er wollte. Hier hören wir also gewissermaßen die praktische Umsetzung jener Lehren, die seinem Vater gegeben wurde von seinem Großvater vor dessen Tod. War mutig, wo er sollte, bedachtsam, wo er wollte. Zwar war er noch ein Kind an Jahren, doch von verständigem Gebaren. Stets hat sein Wort er wahr gemacht. Nichts tat er, was er nicht bedacht und wies die Klugheit ihm gebot. Drum ward vor Scham er niemals rot, um dessen Willen, was er tat. Er suchte Gnade sich und Rat zu aller Zeit beim höchsten Gott und hielt getreulich sein Gebot. Gott hat dem Wunsche über ihn, der Wunsch, das ist mittelhochdeutsch, das allerhöchst zu wünschende überhaupt, also das Ideal der Vollkommenheit. Gott hat dem Wunsche über ihn erlaubt, dass er ihm Leib und Sinn nach seinem Werte durfte meistern. Was hier auf Erden kann begeistern zu Lob und Preis an einem Mann, das er in reichstem Maß gewann. Der Wunsch hat ihn gemeistert so, dass seines Kindes er ward froh, also die Vollkommenheit hat dieses Kind erzogen, dass seines Kindes er ward froh, doch nichts vergaß er an ihm doch. Ging's an, schuf er ihn besser noch. Und alle, die gesehen ihn haben, die sagten von dem schönen Knaben, dass einem Fischer nimmermehr solch herrlich Kind geboren wär, so reich begabt an Glück und Gnade. Es wäre wahrlich ewig schade, dass man an ihm, der ohne Tadel nicht preisen könnt, des Stammes Adel. Fortwährend war das ihr Gespräch. Wenn's an der Herkunft ihm nicht gebrech, so müsst ein reiches Land bereit ihm sein für seine Tüchtigkeit. Jetzt hören wir von der Erziehung des Gregorius, von seinen Ritterträumen und Ritterwünschen und dem damit bewirkten Abschied vom Kloster und vom Abt. 1285. An einem Tage, so es muss sich fügen, dass Gregorius kam mit den Gefährten überein, um bei dem Spiele froh zu sein. Er verabredete sich also zu Knabenspielen. Nun fügt es sich durch Zufall da, ganz ohne Absicht es geschah, dass er an einem kleinen See, Des Fischers Kinde tat so weh, daß laut zu schreien es begann und heftig klagend lief hindann. Als das die Mutter nun vernahm, daß es laut weinend wiederkam, dem Kinde sie entgegenlief und laut erregten Sinnes rief: »Was weinest du so sehr, mein Kind? Gregorius schlug mich. Sag geschwind, warum hat dich Gregor geschlagen?« »Ach, Mutter, kann es dir nicht sagen.« »Sag, tatest du ihm etwas an?« »Weiß Gott, ich hab ihm nichts getan.« »Wo ist er nun?« »Noch an dem See.« »O, weh, mir armen Weibe, weh!« Also ein gluckenhaftes Gezeter, nicht wahr? »Was dünkt der Tor und Narre sich? Hab dazu ihn erzogen ich, dass er mir schlägt, mein eigen Kind, wiewohl ihm alle freundlich sind.« »Das ziemt den Verwandten dein nicht wohl, dass ich die Schmach erdulden soll von dir, mit dem es so bewandt und der mit keinem hier verwandt. Dass dich zu schlagen wagte er, der sich doch nur verlief hierher, das ist mir sicher immer leid. Wenn man's ihm auch um Gott verzeiht, so trägt man's doch nur kurze Frist. Es weiß kein Mensch ja, wer er ist. Wenn ich so lange leben soll, so sag ich's allen Leuten wohl, dass er ein Findelkind nur ist. So wahr mir hilft der heilige Christ, wie hoch er immer sei gesessen. Es scheint, er hat es ganz vergessen, dass er so jämmerlich gefunden in einem Fasse, festgebunden in einer Barke auf der See. Soll meinem Kind erbringen weh, man duldet das nur kurze Frist. Es weiß ja niemand, wer er ist. Weh mir, was hat er sich gedacht? Der Teufel hat ihn hergebracht, zur Plage mir ihn hergesandt. Nun hab ich seinen Sinn erkannt, der Findling ohne Erb und Eigen. Da will er noch, man soll verschweigen, die Herkunft sein, voll Schand und Schmach. Dann lebt er ohne Ungemach. Fluch sei den Fischen ungemessen, dass sie ihn damals nicht gefressen, als er ins Meer geworfen ward. Er hatte segensvolle Fahrt, dass er da zu dem Abte kam. Wenn der ihn nicht dem Vater nahm und nicht so hilfreich wär dem Knaben, er sollt es wahrlich anders haben und müsst uns untertänig sein. Er müsste treiben aus und ein die Schwein und Rinder uns als Hirt. Wie war des Vaters Sinn verwirrt, als er ihn einst mit frostger Hand im herrenlosen Meere fand, dass er dem Abt ihn überließ und nicht sich selber dienen hieß, den Knaben, der mit Fug und Recht ihm dienen konnte als sein Knecht. Soweit das jammervolle Gezeter, also der Stiefmutter, die, durch das scheinbare Unrecht, das ihrem leiblichen Kind geschehen, nun verführt es, das Findelkind in seiner Erbärmlichkeit zu denunzieren. Gregorius, als das Kind erschlug, war selber reuevoll genug, dass er ihm nachlief, unverweilt. Er hat sich darum so geeilt, weil sich gebangt des Knaben Herz, es könnt des Kindes Klag und Schmerz der Pflegemutter Liebe ihm entziehen. Da hörte drinnen er auf ihn, sie schelten ohne Maß und Ziel. Nun stand er auf dem Wege still, bis alle seine Schmach erhörte und ihn das Wort des Weibes lehrte, all sein Geheimnis bis ans Ende, dass er im Lande sich befände, gar heimatlos und unbekannt. Denn also hört er sich genannt. Es schwand ihm hin der Freudenglanz in diesen neuen Sorgen ganz. In großem Kummer dacht er nach, ob der gehörten Rede Schmach möcht Lüge oder Wahrheit sein, die da gesagt die Amme sein. Gar eilig ist er fortgerannt zum Kloster, wo den Abt er fand. Beiseit nahm er den treuen Herrn ganz still und von den Leuten fern. Er sprach zu ihm: »Mein lieber Herr, ich kann euch leider nicht so sehr Dank sagen, mit dem Munde mein, wie ich, wenn es nur könnte sein, von Herzen gern es möchte tun. Doch will ich darin nimmer ruhen, dass ich bis an des Lebens Ziel den immer darum bitten will, der niemals eine gute Tat noch ohne Lohn gelassen hat, dass gnädig er dafür belohne, der einst euch mit der Himmelskrone. Fürwahr, ich tu's mit Fug und Recht, weil ihr mich heimatlosen Knecht von einem niedern Findelkinde vor allem eurem Ingesinde so zärtlich habet auferzogen. Doch ach, ich bin damit betrogen, bin nicht, der ich geglaubt zu sein. Nun sollt ihr, lieber Herre, mein, mich lassen, ziehen beim höchsten Gott. Ich muss fortan von Angst und Not umgeben sein nach meinem Recht als niedrer, heimatloser Knecht. Sagte meine Amme mir, im Zorn ist es geschehen von ihr, dass ich ein Findelkind nur bin. Sollt ich das wieder fürderhin je hören, käm ich von Verstande und Leben über diese Schande. Nie kommt es mehr zu Ohren mir, denn länger bleib ich nimmer hier. Gewiss find ich irgendwo ein Land, wo keinem Menschen das bekannt, wie ich hierher gekommen bin. An Wissen fehlt's mir nicht und Sinn, und finde Heil noch, will es Gott. Mir bangt zu sehr vor diesem Spott, will lieber sein, wo niemand ist, als dass ich über diese Frist verbleibe hier im Lande. Ja, mich vertreibt die Schande. Die Weiber wissen schlecht zu hehlen, also naseweiß und altklug wie er ist, meint er auch jetzt schon behaupten zu können, dass die Frauen nicht schweigen können. Also gut, die Weiber wissen schlecht zu hehlen. Tät sie es einer erst erzählen, so wissen es, das glaubet mir, in kurzer Zeit drei oder vier und bald auch alle, die hier sind. Nun antwortet ihm der Abt auf dieses Bekenntnis, auf dieses Geständnis seiner Elternlosigkeit, das er als Schande empfindet. 1432. Drauf sprach der Abt: Mein liebes Kind, nun hör, ich will dir raten wohl, wie meinem lieben Sohn ich soll, den ich erzog von Kindheit an. Gott hat an dir so wohl getan, er hat in seiner Lieb und Minne an deinem Leib und deinem Sinne dir freie Wahl gegeben, dass du nun selbst dein Leben erkaufen kannst und kehren zu Schanden oder Ehren. Du musst nun diesen selben Streit in deiner jungen Jahrezeit hier zwischen diesen beiden nach eigner Wahl entscheiden. Was du dir künftig willst erwerben, ob Heil und Segen, ob Verderben, das stehet deiner Wahl nun frei. Drum wohlgesinnt dir selber sei und folge meiner guten Lehre, so hast du Tugend dir und Ehre statt Sünd und Schmach erkoren gut. Lass deiner Jugend Zornesmut nicht allzu schnell im Handeln sein, dass dir nicht kommt der Reue Pein. Ein Jüngling bist du, segensvoll. All deine Dinge stehen wohl, dein Anbeginn war reich an Segen und holden Sinn dir alle hegen, die hier in diesen Landen sind. Nun folge mir, mein liebes Kind. Vertraut ist dir geistlich Leben, Pfaffheit ist dir gewonnen, sagt der Abt. Also, er will ihn als Kleriker behalten, nicht wahr? Vertraut ist dir geistlich Leben. Gib's auf, aus ihm herauszustreben. Du wirst in Büchern weise bald, ich aber bin schon grau und alt. Zur Neige schwindet hin mein Leben. Drum will ich für dich wahrlich streben, die Gunst dir zu erwerben, wenn ich dereinst muss sterben, dass unsere Versammlung, also der Konvent der Mönche, alsdann dich alle, alt und jung, zum Herrn, zum Abt, sollen wählen. Sag an, wie kann dich quälen, Geschwätz von einer Törin doch? Glaub mir, ich kann es schaffen noch, dass solch ein Wort zu keiner Stunde je wieder kommt aus ihrem Munde. An dieser Stelle wechsle ich die Übersetzung, das heißt den Übersetzer, und zwar eigentlich nur um des Experimentes halber, damit Sie auch einmal das Timbre, die Stilart einer anderen Übersetzung erfahren, die übrigens etwa 20 Jahre älter noch ist als die von Panier, aus der ich bisher gelesen habe. Sie stammt von jemandem, der sich Sophistes nennt. Und nun muss man natürlich diese beiden Initialen auflösen und dann erhält man Sophistes und weiß, wenn man Altgriechisch kann, das heißt der weise Redner, der Sophist. Und wenn man dann im anonymen Lexikon forscht, dann weiß man, dass der, der sich Sophistes, Sophistes nennt, eigentlich Gotthold Alexander Weiske hieß, ein Schulmann war, der aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt hat, unter anderem auch Walter von der Vogelweide. Und über diese Übersetzung hat sich unser Panier, den Sie bisher hörten, sehr, na sagen wir mal, abschätzig, wenn auch ehrsam geäußert. Er sagt, das Hartmannsche Werk ist bereits früher einmal von Sophistes übersetzt worden, Halle 1851. Jedoch kann diese Übersetzung, welche wegen ihrer Treue alles Lob verdient, höheren Ansprüchen nicht genügen, da sie der Poesie völlig bar ist und an zahlreichen metrischen Mängeln leidet. Sie, die Hörer, mögen nun selber entscheiden, ob Sie die bisher vorgelesene Übersetzung als an Poesie völlig reich empfunden haben und ob Sie, was Sie jetzt hören werden, als poesiearm empfinden und als treu. Nach einer gewissen Weile werden wir dann wieder zu Panier zurückkehren. Also jetzt bei 1479 setze ich erneut ein mit der Gegenrede des Gregorius, nachdem der Abt ihm also geraten hat, sich der Klosterzucht endgültig anzuvertrauen, um schließlich sogar die Chance zu haben, zum Abt gewählt zu werden. Gregorius sprach: Herr, ihr habet Gott gar sehr an mir, dem Armen, geehret und euer Heil gemehret und jetzt das Beste vorgelegt, also vorgeschlagen. Mir aber ist so sehr erregt mein torenhafter Jugendsinn, dass ich euch jetzt unfolgsam bin. Mich treibet diese Sache zu meinem Ungemache hinaus aus diesem Lande. Das eine ist die Schande, die mir von der Nachrede ward. Das andere ist auch von der Art, dass es mich auch nicht lässe tun, dass ich nicht bin. Das weiß ich nun hier dieses Fischers Kind. Wie nun, wenn meine Freunde sind von einem solchen Geschlechte, dass ich wohl werden möchte ein Ritter, falls ich hätte den Willen und das Geräte, mein Sinn war stets darauf entbrannt, hätte ich die Güter und den Stand, ich würde gern ein Ritter. Der süße Honig ist bitter, stets einem jeden Mann, der es nicht genießen kann. Dieses Wortspiel mit dem süßen Honig verlangt im Grunde die Galle dazu. Das ist die Übertragung des lateinischen fel, Mehl, also Galle wie Honig, Honig wie Galle. Der süße Honig ist bitter, stets einem jeden Mann, der es nicht genießen kann. Ihr habt das süßeste Leben, das Gott der Welt gegeben. Wer's sich in rechter Art erkoren, der ist zur Seligkeit geboren. Ich bliebe fest vielleicht darin, wenn ich es wäre mit Herz und Sinn. Das ist mir leider nicht gegeben. Mich zieht es hin nach Rittersleben. Zu Ritterschäfte stat min Wahn, sagt unser Gregorius. Und erinnert uns da auch unter anderem an Parzival, der ja auch in anderen Umständen erzogen wird, als seiner königlichen Herkunft gebührt, in der Wüste zur Sultane, in der Einsamkeit, auf dem Lande. Aber er ist wie unser Gregorius, genetisch konditioniert, würden wir heute sagen. Er ist zur Ritterschafte geboren, zur Ritterschafte steht min Wahn. Der Abt antwortet: Nicht gut ist deine Rede, o Sohn. Bei Gott bekehr das Herz davon. Wer sich vom geistlichen Vorbilde entfernt, Feind gegen Gottes Milde, betritt des Ritterlebens Pfad, der muss mit mancher Missetat verwirken Seele und Leib. Und welcher Mann, welch Weib von Gott sich hat gewendet, der wird dadurch geschändet und ist der Hölle schlimm verfallen. Ich hatte dich erwählt vor allen zu einem Gotteskinde. Und wenn ich's an dir finde, so bin ich stets darüber froh. Gregorius gab ihm Antwort so: Die Ritterschaft, das ist ein Leben. Kann einer Maß und Ziel ihm geben, hat er den allerbesten Segen. Er ist viel lieber Gottesdegen als ein betrogner Klostermann. Das müssen wir mal mittelhochdeutsch lesen. Gregorius Antwort im Do: Ritterschaft, das ist ein Leben, der ihm dir Maße kann gegeben, sein mag niemann Bass genessen. Er mag Gottes Ritter gerner wessen, dann ein betrogen Klostermann. Das ist kein betrogener Klostermann, kein betrogener Mönch, sondern das heißt einer, der gewissermaßen sein Leben dadurch betrügt, dass er Klostermann wird, ein unberufener Mönch. Und nun antwortet der Abt: Sohn, nu fürcht ich dien darin. Du entkannst zur Ritterschaft nicht. So man dich dann ne Gesicht unbehendiglichen Riten, so musst du Zallen zieten, dulden, ander Ritter Spott, noch erwind, verlierbar Sohn, durch Gott. Der Rat, sich nicht der Welt anzuvertrauen, weil man dann der Welt Spott wird, ist exakt der Rat, den die Mutterherzeleute ihrem Knaben Parzival gab. Das heißt also in der Übersetzung: Die Ritterschaft, das ist ein Leben, sagt Gregorius, kann einer Maß und Ziel ihm geben, hat er den allerbesten Segen. Er ist viel lieber Gottesdegen als ein betrogener Klostermann, ein unechter Klostermann, müssten wir übersetzen, nicht wahr? Nicht betrogen. Der Abt: Ich fürchte, Sohn, für dich daran, dass du nichts weißt von Ritterart. Und wenn man dann bei dir gewahrt das unbeholfene Reiten, musst du zu allen Zeiten erdulden anderer Ritter Spott. Steh ab, viel lieber Sohn, bei Gott. O Herr, ich bin ein junger Mann und lerne das, was ich noch nicht kann. Worauf ich nur die Sinne wende, das dünkt mich, lern ich auch behende. Wieder die Gegenrede des Abtes: O Sohn, mir saget manches Mund, dem selbst die Ritterkunst ist kund, wer in der Schule ist geblieben, so lang, dass er darin vertrieben, der Reitkunst fremd, das zwölfte Jahr, der müsse wahrlich immer da dann leben, wie die Pfaffen, wie die Geistlichen. Du bist viel wohl geschaffen zu einem Gotteskinde und für das Chorgesinde, niemandem besser die Kutte saß. O Herr, versuchet nun auch das und gebt mir Ritterkleid und Zier. Und wahrlich, steht sie schlecht dann mir, gönn ich ihr einen andern Mann und lege die Kutte wieder an. Gar recht, ihr Herr, berichtet seid. Es fordert lange Übungszeit, wenn man gut Ritter werden soll. Auch hab ich es gelernet wohl in meinem Herzen von Kindheit hie. Es kam aus meinem Sinne nie. Ich sag euch, seit den Zeiten, dass ich es konnte unterscheiden, was übel wäre und was gut, da stand nach Ritterschaft mein Mut.